Sergeant Roger, verrat uns das Geheimversteck. Who is One Piece? Ihr wollt wissen, wo mein Schatz ist? Ist dir verboten zu reden. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr wollt. Sucht ihn doch. Sucht ihn doch.